It's my special song for Valentine's Day. Ich an der Theke vor dem Apfelstand. Die Größe deiner Mangos brachte mich um die Verstand. Ich griff nach den Melonen, doch leider nur im Traum. Denn hätte ich es gewagt, dann hättest du mich wohl verhauen. Dann singt die Frau. Du standest da mit offenem Mund und hast mich angestarrt. Deine Augen waren wie Kiwis, nur nicht ganz so behaart. Und auch nicht ganz so grün, doch wen interessiert denn das? Denn als ich dich erblickte, wurde meine Ananas. Liebe ist die Pizza mit Thunfisch. Koch für mich, ich verhungere ohne dich. Unser Sex, der ist wie Fallobst, dreckig voll und reif. Beim Anblick deiner Pflaume wird die Banane reif. Und bald schon wird sie matschig. Wie im Fruchtsalat, dann brauche ich eine Stärkung und du kochst mir Spinat. Koch mir Braten mit Kartoffeln, back den Kuchen nebenbei. Pflück die Früchte von den Bäumen und brate mir ein Spiegelei. Deine inneren Werte bedeuten mir sehr viel. Du hast gesunde Nieren und dein Blutdruck ist stabil. Will ich erstmal fischig, dann mach mir bitte Sushi. Und wenn ich dann noch Lust hab, leck ich eben deine Fischstäbchen. Denn Liebe ist wie Pizza mit Thunfisch. Koch für mich, ich verhungere ohne dich. Liebe ist wie eingedeckter Tisch. Koch für mich, ich verhungere ohne dich. Yeah, that is the song I wrote in German. I don't know what I'm talking about because I don't understand the word in this Nazi language, but I found this funny because it sounds like I'm really German.